Wie begeht man einen Betrug? Einen Betrug begeht man, wenn man den Nächsten im Handel hintergeht mit falschem Gewicht, Maß oder Geld und schlechten Waren. Durch Fälschung von Eintragungen und Urkunden. Kurz, wenn man andere täuscht beim Kauf, beim Verkauf oder bei irgendeinem anderen Vertrag. Und auch wenn man nicht geben will, was gerecht und was vereinbart ist. Verschiedenste Arten und Weisen von Betrug. Ja, wenn man jemanden bei irgendeiner Art von Vertrag oder quasi Vertrag, dass immer ein gewisses Gleichmaß geht, hinters Licht führt oder es in den Gegenwert zurückhält, ja. Das ist Betrug. Das meiste wird heute, wenn man in den Supermarkt geht, heute weiß, dass man betrogen ist, weil es alles nicht so viel wert ist, was verkauft wird, weil dahinter der Handel und so weiter Wucher betreibt. Das ist also eine Mischung aus Wucher und Betrug und allem, was Gott verboten hat. Das ist auch kein Supermarkt. Super ist sicher nicht, der Markt ist auch nicht. Beim Markt hat man immer über den Preis diskutiert eben. Einen Preis ausgehandelt, einen gerechten, einen fairen Preis und dann auch bezahlt. Im Supermarkt, ganz lang gehört, diskutieren mit der Kassierin, hinter ihrem Panzerglas inzwischen, mit vielen Lagen Stoff und so weiter, und Plexiglas und Panzerglas und allen möglichen technischen Geräten, damit sie sich wehren kann. Kannst überhaupt nichts diskutieren. Und 50% reduzieren sind die Waren, dann sagen wir mal jetzt, da passt es vielleicht ungefähr. So viel ist wirklich wert.